willst Live-Auftritt, Bitch, aber geh besser beiseite. Ich step nur an das Mic, um dir zu sagen, du bist scheiße. Ironie-Rap, yeah, davon haben wir nicht genug. Frag mich nach dem Shoutout und ich verbrenn dich in deiner Wut. Ich nenne Manuelsen einen Nigger und sage zu lispelten Rappern, sie hätten eine Behinderung. Du machst Party-Picks von dir und deinen Freunden. Ich bin so oldschool und verprügel euch mit Keulen. Du hatest meine Tracks, denn die Tonqualität ist schlecht. Ich hate deinen Rap, denn du spaß bist derbe wack, man. Merk, du weißt nichts von Rap, doch das ist egal, denn bei deinem schlechten Tape konnte ich nichts anderes erwarten. Du zeigst uns, wie groß bei dir jeder einzelne Muskel ist, doch das ändert nichts daran, dass du eine dumme Schwuchtel bist. Ich bin real, du Fotze, du bist ein Hurensohn am Mike. Du bist zwar kein Internet-Rapper, aber du googelst deine Lines.